Szene 24 von Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Szene 24. Walpurgisnacht. Harzgebirg, Gegend von Schirke und Elend. Faust, Mephistopheles. Mephistopheles? Verlangst du nicht nach einem Besenstiele? Ich wünschte mir den allerwärtsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele. Faust? Solange ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, genügt mir dieser Knotenstock. Was hilft's, dass man den Weg verkürzt? Im Labyrinth der Täler hinzuschleichen, dann diesen Felsen zu ersteigen, von dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt. Das ist die Lust, die solche Pfade würzt. Der Frühling webt schon in den Birken, und selbst die Fichte fühlt ihn schon. Sollt er nicht auch auf unsere Glieder wirken? Fürwahr, ich spüre nichts davon. Mir ist es winterlich im Leibe. Ich wünschte Schnee und Frost auf meiner Bahn. Wie traurig steigt die unvollkommene Scheibe des roten Monds mit später Glut heran und leuchtet schlecht, dass man bei jedem Schritte vor einem Baum, vor einen Felsen rennt. Erlaub, dass ich ein Irrlicht bitte, dort seh ich eins, das eben lustig brennt. Heda, mein Freund, darf ich dich zu uns fordern? Was willst du so vergebens lodern? Sei doch so gut und leucht uns da hinauf. Irrlicht. Aus Ehrfurcht hoff ich, soll es mir gelingen, mein leichtes Naturell zu zwingen. Nur zickzack geht gewöhnlich unser Lauf. Ei, ei, er denkt's, den Menschen nachzuahmen. Geht er nur grad ins Teufels Namen, sonst blass ich ihm sein Flackerleben aus. Ich merke wohl, ihr seid der Herr vom Haus und will mich gern nach euch bequemen. Allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll, und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr's so genau nicht nehmen. Faust, Mephistopheles, Irrlicht, im Wechselgesang. In die Traum- und Zaubersphäre sind wir, scheint es, eingegangen. Führ uns gut und mach die Ehre, dass wir vorwärts bald gelangen. In den weiten, öden Räumen seh die Bäume hinter Bäumen, wie sie schnell vorüberrücken. Und die Klippen, die sich bücken, und die langen Felsennasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. Durch die Steine, durch den Rasen eilet Bach und Bächlein nieder. Hör ich Rauschen, hör ich Lieder. Hör ich holde Liebesklage. Stimmen jener Himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieben. Und das Echo, wie die Sage alter Zeiten hallet wieder. Uhu, schuhu, tönt es näher. Kauz und Kiebitz und der Herr. Sind sie alle wach geblieben? Sind das Molche durchs Gesträuche? Lange Beine, dicke Bäuche. Und die Wurzeln wie die Schlangen winden sich aus Fels und Sande. Strecken wunderliche Bande. Uns zu schrecken, uns zu fangen. Aus belebten, derben Masern strecken sie Polypenfasern nach dem Wanderer. Und die Mäuse? Tausendfarbig, scharenweise. Durch das Moos und durch die Heide. Und die Funkenwürmer fliegen mit gedrängten Schwärmezügen zur verwirrenden Geleite. Aber sag mir, ob wir stehen oder ob wir weitergehen. Alles, alles scheint zu drehen. Fels und Bäume, die Gesichter schneiden und die irren Lichter, die sich mehren, die sich blähen. Fasse wacker meinen Zipfel, hier ist so ein Mittelgipfel, wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg der Marmor glüht. wie seltsam glimmert durch die Gründe ein morgenrötlich trüber Schein, und selbst bis in die tiefen Schlünde des Abgrunds wittert er hinein. Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden, hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor. Dann schleicht sie wie ein zarter Faden, dann bricht sie wie ein Quell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke mit 100 Adern sich durchs Tal, und hier in der gedrängten Ecke vereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Funken in der Nähe wie ausgestreuter goldner Sand. Doch schau, in ihrer ganzen Höhe entzündet sich die Felsenwand. Erleuchtet nicht zu diesem Feste, Herr Mammon, prächtig den Palast. Ein Glück, dass du's gesehen hast. Ich spüre schon die ungestümen Gäste. Wie rast die Windsbraut durch die Luft? Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Du musst den Felsens alte Rippen packen, sonst stürzt sie dich hinab in diese Schlündegruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht, höre, wie's durch die Wälder kracht. Aufgescheucht fliegen die Eulen, höre, splittern die Säule ewig grüner Paläste, girren und drecken der Aste. Der Stämme mächtiges Dröhnen, der Wurzeln knarren und gähnen, in fürchterlich verworrenen Falle, übereinander krachen sie alle, und durch die übertrümmerten Klüfte zischen und heulen die Lüfte. Hörst du Stimmen in der Höhe, in der Ferne, in der Nähe? Ja, den ganzen Berg entlang strömt ein wütender Zaubergesang. Hexen im Chor. Die Hexen zu dem Brocken ziehen. Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Hauf. Herr Urian sitzt oben auf. So geht es über Stein und Stock. Es fahrt die Hexe, es stinkt der Bock. Stimme. Die alte Baubo kommt allein. Sie reitet auf einem Mutterschwein. Chor. So Ehre denn, wem Ehre gebührt, Frau Baubo vor und angeführt. Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, da folgt der ganze Hexenhauf. Stimme. Welchen Weg kommst du her? Stimme. Übern Ilsenstein, da guckt ich der Eule ins Nest hinein, die machte ein paar Augen. Stimme. O, fahre zur Hölle, was reizt du so schnelle? Stimme. Mich hat sie geschunden, da sieh nur die Wunden. Hexenchor. Der Weg ist breit, der Weg ist lang. Was ist das für ein toller Drang? Die Gabel sticht, der Besen kratzt, das Kind erstickt, die Mutter platzt. Hexenmeister, halber Chor. Wir schleichen wie die Schneck im Haus, die Weiber alle sind voraus. Denn geht es zu des bösen Haus, das Weib hat 1000 Schritt voraus. Andere Hälfte. Wir nehmen das nicht so genau. Mit 1000 Schritten macht's die Frau. Doch wie sie sich auch eilen kann, mit einem Sprunge macht's der Mann. Stimme, oben. Kommt mit vom Felsensee. Stimmen, von unten. Wir möchten gerne mit in die Höhe. Wir waschen und blank sind wir ganz und gar, aber auch ewig unfruchtbar. Beide Chöre. Es schweidet der Wind, es flieht der Stern, der trübe Mond verbirgt sich gern. Im Sausen sprüht das Zauberchor viele tausend Feuerfunken hervor. Stimme von unten. Haltet, haltet! Stimme oben. Wer ruft da aus der Felsenspalte? Stimme von unten. Nehmt mich mit, nehmt mich mit! Ich steige schon 300 Jahr und kann den Gipfel nicht erreichen. Ich wäre gern bei meinesgleichen. Beide Chöre. Es trägt der Besen, trägt der Stock, die Gabel trägt, es trägt der Bock. Wer heute sich nicht heben kann, ist ewig ein verlorener Mann. Halbhexe, unten. Ich tripple nach, so lange Zeit. Wie sind die andern schon so weit? Ich hab zu Hause keine Ruh und komme hier doch nicht dazu. Chor der Hexen. Die Salbe gibt den Hexen Mut, ein Lumpen ist zum Segel gut, ein gutes Schiff ist jeder Trog, der flieget nie, der heut nicht flog. Beide Chöre. Und wenn wir um den Gipfel ziehen, so streichet an dem Boden hin und deckt die Heide weit und breit mit eurem Schwarm der Hexenheit. Sie lassen sich nieder. Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quält, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement. Nur fest an mir, sonst sind wir gleich getrennt. Wo bist du? Faust in der Ferne. Hier! Was? Dort schon hingerissen? Da werd ich Hausrecht brauchen müssen. Platz, Junker Woland kommt, Platz, süßer Pöbel, Platz! Herr Doktor, fasse mich, und nun in einem Satz, lass uns aus dem Gedräng entweichen. Es ist zu toll, sogar für meinesgleichen. Dort neben leuchtet was mit ganz besonderem Schein. Es zieht mich was nach jenen Sträuchen. Komm, komm, wir schlupfen da hinein. Du Geist des Widerspruchs, nur zu, du magst mich führen. Ich denke doch, das war recht klug gemacht. Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, um uns beliebig nun hie selbst zu isolieren. Da sieh nur, welche bunten Flammen, es ist ein munterer Club beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein. Doch droben möcht ich lieber sein. Schon seh ich Glut und Wirbelrauch. Dort strömt die Menge zu dem Bösen. Da muß sich manches Rätsel lösen. Doch manches Rätsel knüpft sich auch. Lass du die große Welt nur sausen. Wir wollen hier im Stillen hausen. Es ist doch lange hergebracht, daß in der großen Welt man kleine Welten macht. Da seh ich junge Hexchen, nackt und bloß, und alte, die sich klug verhüllen. Seid freundlich, nur um meinetwillen. Die Mühe ist klein, der Spaß ist groß. Ich höre was von Instrumententönen. Verflucht Geschnarr, man muß sich dran gewohnen. Komm mit, es kann nicht anders sein. Ich tritt heran und führe dich herein und ich verbinde dich aufs Neue. Was sagst du, Freund, das ist kein kleiner Raum? Da sieh nur hin, du siehst das Ende kaum. 100 Feuer brennen in der Reihe. Man tanzt, man schwatzt, man kocht, man trinkt, man liebt. Nun sage mir, wo es was Besseres gibt. Willst du dich nun, um uns hier einzuführen, als Zauberer oder Teufel produzieren? Zwar bin ich sehr gewohnt, inkognito zu gehen, doch lässt am Galatag man seinen Orden sehen. Ein Knieband zeichnet mich nicht aus, doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen. Mit ihrem tastenden Gesicht hat sie mir schon was abgerochen. Wenn ich auch will, verleugn ich hier mich nicht. Komm nur, von Feuer gehen wir zu Feuer. Ich bin der Werber und du bist der Freier. Zu einigen, die um verglimmernde Kohlen sitzen. Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt euch, wenn ich euch hübsch in der Mitte fände. Von Sausen zirkt und Jugendbraus, genug allein ist jede Jahr zu Haus. General. Wer mag auf Nationen trauen? Man habe noch so viel für sie getan. Denn bei dem Volk wie bei den Frauen steht immerfort die Jugend oben an. Minister. Jetzt ist man vom Rechten allzu weit. Ich lob mir die guten Alten, denn freilich, da wird alles galten. Das war die rechte goldene Zeit. Parvenu. Wir waren wahrlich auch nicht dumm und taten oft, was wir nicht sollten. Doch jetzt, so kehrt sich alles um und um, und eben, da wir's fest erhalten wollen. Autor. Wer mag wohl überhaupt jetzt einen Schrift von mäßig klugen Inhalt lesen? Und was das liebe junge Volk betrifft, das ist noch nie so naseweiß gewesen. Mephistopheles, der auf einmal sehr alt erscheint. Zum jüngsten Tag fühl ich das Volk gereift, da ich zum letzten Mal den Hexenberg ersteige, und weil man Fächen trübe läuft, so ist die Welt auch auf der Neige. Trödelhexe. Ihr Herren, geht nicht so vorbei, lasst die Gelegenheit nicht fahren. Aufmerksam blickt nach meinen Waren, es steht da hier gar mancherlei. Und doch ist nichts in meinem Laden, dem keiner auf der Erde gleicht, das nicht einmal zum tüchtgen Schaden der Menschen und der Welt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut geflossen, kein Kelch, aus dem sich nicht in ganz gesunden Leib verzehrend heißes Gift ergossen, kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib verführt, kein Schwert, das nicht den Bund gebrochen, nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen. Frau Muhme, sie versteht mir schlecht die Zeiten, getan, geschehen, geschehen, getan. Verlegt sie sich auf Neuigkeiten, nur Neuigkeiten ziehen uns an. Dass ich mich nur nicht selbst vergesse, heiß ich mir das doch eine Messe. Der ganze Strudel strebt nach oben, du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. Wer ist denn das? Betrachte sie genau, Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht widerfahren. Da sitzen zwei, die Alte mit der Jungen, die haben schon was rechts gesprungen. Das hat nun heute keine Ruh, es geht zum neuen Tanz. Nun komm, wir greifen zu. Faust, mit der Jungen tanzend. Einst hatt ich einen schönen Traum, da sah ich einen Apfelbaum. Zwei schöne Äpfel glänzten dran, sie reizten mich, ich stieg hinan. Die Schöne? Der Äpfelchen begehrt ihr sehr, und schon vom Paradiese her. Von Freuden fühl ich mich bewegt, dass auch mein Garten solche trägt. Mephistopheles, mit der Alten? Einst hatte ich ein wüsten Traum, da sah ich einen gespaltenen Baum, der hat ein ungeheures Loch, so groß es war, gefiel's mir doch. Die Alte. Ich biete meinen besten Gruß dem Ritter mit dem Pferdefuß. Halte einen rechten Pfropf bereit, wenn er das große Loch nicht scheut. Proctophantasmist. Verfluchtes Volk, was untersteht ihr euch? Hat man euch lange nicht bewiesen? Ein Geist steht nie auf ordentlichen Füßen. Nun tanzt ihr gar uns anderen Menschen gleich. Die Schöne, tanzend. Was will denn der auf unserem Ball? Faust, tanzend. Ei, der ist eben überall. Was andere tanzen, muß er schätzen. Kann er nicht jeden Schritt beschwätzen, so ist der Schritt so gut als nicht geschehn. Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehen. Wenn ihr euch so im Kreise drehen wolltet, wie er's in seiner alten Mühle tut, das hieß er allenfalls noch gut. Besonders, wenn ihr ihn darum begrüßen solltet. Ihr seid noch immer da, Nein, das ist unerhört. Verschwindet doch, wir haben ja aufgeklärt. Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug und dennoch spitzintegel. Wie lange hab ich nicht am Wahn hinausgekehrt, und nie wird's rein, das ist doch unerhört. So hört doch auf, uns hier zu ennuyieren. Ich sag's euch Geistern ins Gesicht. Den Geist des Despotismus leid ich nicht. Mein Geist kann ihn nicht exerzieren. Es wird fortgetanzt. Heut seh ich, will mir nichts gelingen, doch eine Reise nehm ich immer mit und hoffe noch vor meinem letzten Schritt die Teufel und die Dichter zu bezwingen. Er wird sich gleich in eine Pfütze setzen, das ist die Art, wie er sich soulagiert. Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergetzen, ist er von Geister und von Geist kuriert. Zu Faust, der aus dem Tanz getreten ist. Was lässest du das schöne Mädchen fahren, das dir zum Tanz so lieblich sang? Ach, mitten im Gesange sprang ein rotes Mäuschen ihr aus dem Munde. Das ist was rechts, das nimmt man nicht genau. Genug, die Maus war doch nicht grau. Wer fragt danach in einer Schäferstunde? Dann sah ich... Was? Mephisto. Siehst du dort ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muß bekennen, daß mir deucht, daß sie dem guten Gretchen gleicht. Lass das nur stehen, dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut, vom starren Blick erstarrt des Menschenblut. Und er wird fast in Stein verkehrt. Von der Medusa hast du ja gehört. Fürwahr, es sind die Augen einer Toten, die eine liebende Hand nicht schloss. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten. Das ist der süße Leib, den ich genoss. Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor. Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Welch eine Wonne, welch ein Leiden. Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muß diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messerrücken. Ganz recht, ich sehe es ebenfalls. Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen, denn Perseus hat's ihr abgeschlagen. Nur immer diese Lust zum Wahn, komm doch das Hügelchen heran. Hier ist so lustig wie im Prater, und hat man's mir nicht angetan, so seh ich wahrlich ein Theater. Was gibt's denn da? Servibilis. Gleich fängt man wieder an. Ein neues Stück, das letzte Stück von sieben. So viel zu geben, ist da hier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, und Dilettanten spielen's auch. Verzeiht ihr, Herrn, wenn ich verschwinde. Mich dilettiert's, den Vorhang aufzuziehen. Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, das find ich gut, denn da gehört ihr hin. Ende der 24. Szene.